Erster Jahwe ist mein Licht. Er rettet mich. Ich habe keine Angst. Jahwe schützt mein Leben. Zweiter böse Menschen kommen zu mir. Sie wollen mir wehtun. Aber sie stolpern und fallen hin. Dritter viele Soldaten kommen gegen mich. Mein Herz hat keine Angst. Es gibt Krieg. Ich bleibe ganz ruhig. Vierter ich frage Jahwe nach einer Sache. Ich möchte immer in seinem Haus leben. Ich will seine Schönheit sehen. Fünfter er versteckt mich bei Gefahr. Er schützt mich in seinem Zelt. Er stellt mich sicher auf einen hohen Stein. Sechster jetzt bin ich stärker als meine Feinde. Ich bringe Gott Geschenke. Ich singe Lieder für Jahwe. Siebter höre mich, Jahwe. Ich rufe laut. Sei gut zu mir und antworte mir. Achter mein Herz sagt, suche Gott. Ich suche dich, Jahwe. Neunten verstecke dich nicht vor mir. Sei nicht böse auf mich. Du hilfst mir immer. Verlass mich bitte nicht. Zehnter mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber Jahwe nimmt mich zu sich. Elfter zeige mir deinen Weg, Jahwe. Führe mich auf einen guten Pfad. Meine Feinde beobachten mich. Zwölfter gib mich nicht meinen Feinden. Sie sagen falsche Dinge über mich. Sie wollen mir wehtun. Dreizehnter ich bin sicher, ich sehe die Güte von Jahwe. Ich sehe sie in dieser Welt. Vierzehnter warte auf Jahwe. Sei stark und mutig. Ja, warte auf Jahwe.